Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Aqui é Radio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão diretamente de Hamburgo. Tide é a nossa rádio, Tide é a rádio pública da cidade de Hamburgo. E Marcos Romão hoje aqui, de novo nesse programa, na boca do Natal, com a presença também da nossa querida Ortrun Gutigui, a voz alemã da Rádio Mama Terra. Uma muito boa tarde para o Brasil, uma muito boa tarde para Niterói, uma muito boa tarde para o mundo. Rádio Mama Terra, aqui no pedaço, ligado na rapaziada da Rádio 100, com a Rádio Saci de Berlim e a Rádio Made in Brasil, lá de Estocolmo. Alô, alô, Joca Neto. Alô, alô, Razadalto. Heute haben wir hier ein ganz spezielles Programm, nämlich Radio Elbwelle, Bürgerfunk aus dem Bezirk Altona Altstadt. Und es gehört zu unserem Pilotprojekt aus dem Stadtteil Altona. Und heute zu Gast im Studio sind zwei Bürger aus Altona. Und wir wollen einen wunderschönen, wie es immer so schön heißt, Bate Papo, ein Gespräch machen zum Stadtteil, wie dieser Stadtteil sich bewegt, was sich dort verändert. É isso aí, minha gente, hoje. Hoje estamos na Rádio Elba também. Rádio Elba é um projeto aqui do bairro onde a Rádio Mama Terra existe, que é o bairro do Fischmarkt. Rádio Elba é um projeto cidadão e hoje temos aqui pessoas do nosso bairro que vão bater um papo sobre como se vive na nossa região aqui de Hamburgo, Altona, sul de Altona. O canto perto do Fischmarkt. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Hier ist Radio Elbwelle. Und das erste Stück, was wir gehört haben, ist auch von einem Musiker aus diesem Stadtteil. Er ist Brasilianer, ein sehr bekannter Musiker mittlerweile hier in Hamburg und nicht nur in Hamburg, sondern in Brasilien, in der Schweiz, in ganz Europa. Das ist Mo Jonas. Er wohnt ein paar Straßen weiter. Heute begrüße ich ganz herzlich hier zu Gast im Studio sind Pamela Leske Westphal und Thomas Leske. Herzlich willkommen. Ihr wohnt schon einige Zeit im Stadtteil, es sind 6 Jahre. Ganz spontan, wie gefällt euch der Stadtteil? Gut. Richtig gut? Richtig gut. Wir sind von Wandsbek zugezogen und da waren die Menschen so zugeknöpft. Wir haben es total genossen vom ersten Moment an, dass wir so viel Offenheit und so viel Freundlichkeit in Altona begegnet sind und auch so viel Mischung im weitesten Sinne des Wortes, das kannten wir so nicht. Richtig, da kann ich mich nur anschließen, sehe ich genauso. Ja, und wir können uns im Grunde genommen als Moderatoren auch anschließen. Wir haben uns immer gewünscht, in diesen Stadtteil zu ziehen. Und wir sind seit 2004, sind wir dort, leben wir, ne? Und Romau, dein Urteil? Ja, wir sind wie Fisch im Wasser bei Fischmarkt. Genau so ist das. Ja, und ich gehe jetzt in portugiesische Sprache, so deixar de sagen, von unseren Leuten, ne, ein bisschen kurz. Olha aqui, minha gente, aqui é Rádio Elba, dentro da Rádio Mama Terra. Hoje estamos conversando com a nossa comunidade aqui e estamos com a visita da Pamela Leske e do Sr. Leske também. E estávamos conversando sobre como é gostoso morar nessa parte de Altona, onde as pessoas são misturadas, onde tem gente de tudo quanto é canto. É uma coisa muito gostosa. E o principal que a gente falou é que no Fischmarkt, que é o mercado de peixes, Nós vivemos como peixes dentro d'água. Nos sentimos muito bem no nosso bairro. Isso é muito importante que vocês aí no Brasil saibam que nós estamos vivendo muito gostoso no bairro de Altona, em Hamburgo. Ja, und jetzt kommt die erste Frage an euch. Sag mal, wisst ihr eigentlich, dass es in unserem Stadtteil ganz in der Nähe ein Tonstudio gibt? Nein. Nein? Gut, aus diesem Tonstudio werden wir jetzt was hören, und zwar von einem Musiker, der heißt Detlef von Bötticher. Er hat an der Schleestraße im Hinterhof ein Studio, okay, ein Musikstudio, wo er produziert, jetzt mittlerweile, ne? Wo seine Gruppe spielt Samba do Fogo, wo sie Unterricht machen, und wo er ab nächsten Jahr auch Jugendprojekte in Bezug auf Schule machen wird. Und ich habe mich mal, nicht nachgeforscht, sondern ein Stück ausgesucht, und hört mal rein. Ladies and gentlemen, please welcome Fogo do Samba. Ja, hier ist Radio Elbwelle, und das, was wir eben gehört haben, war ein Stück von Detlef von Bötticher mit seiner Samba-Gruppe Samba do Fogo, und dieses Stück hieß Salvador. Zu Gast heute im Studio sind Pamela und Thomas. Sie leben seit 6 Jahren hier im Stadtteil. An euch die Frage: Ihr lebt in diesem Stadtteil, fühlt euch schon wohl. Wie habt ihr den Stadtteil erobert, oder seid ihr einfach zufrieden, morgens die Haustür aufzumachen und dann rauszugehen und dann einzukaufen? Was habt ihr gemacht? Ja? Naja, erstmal haben wir uns natürlich eingerichtet, und dann haben wir uns umgeschaut, und dann haben wir mit einmal festgestellt, dass wir mitten in eine Umbruchsituation hineingeraten waren. Wir haben uns auf der großen Bergstraße umgeschaut und haben dann festgestellt, dass IKEA dort gebaut werden sollte. Erst hatten wir das noch ganz witzig gefunden, und dann haben wir uns damit angefangen auseinanderzusetzen und haben uns immer mehr entsetzt, und schließlich haben wir uns entschlossen, uns anzuschließen eben einer Initiative, die sich nannte oder immer noch nennt Kein IKEA in Altona. Und Pamela, ja, wie hast du das? Genau. Hast du mitgemacht? Ja, ich habe das natürlich mitgemacht. Und wir sind dann, als es losging, Unterschriften zu sammeln. Ich gehe mal einen Schritt weiter, eben gegen IKEA in Altona. Da sind wir dann losgegangen und es war also 10 Grad minus, in eisiger Kälte, ne? Sind wir dann losgestampft und haben da wirklich, also von Haus zu Haus sind wir und haben also die Unterschriften eben zusammen bekommen auch und haben also auch ganz viel diskutiert mit den Menschen dort, das Für und das Wider, ne? Ja. Auf der Straße direkt? Auch auf der Straße, oder? Ja. Informationsstände? Hatten wir, ne? Also auf der großen Bergstraße Informationsstände. Und vielleicht magst du ja noch erzählen, dass die erste Information ja, was IKEA angeht, die City. Ja, genau. Also erstmal will ich noch ganz kurz sagen, wenn man noch mal fragen würde, wie ist das denn die beste Methode, um so einen Stadtteil, den man noch gar nicht kennt, hineinzufinden, dann kann man nur sagen, indem man mit den Menschen irgendetwas macht, was sinnvoll ist. Und so haben wir unglaublich viele Menschen kennengelernt. Wir haben natürlich auch viele negative Kommentare von Menschen bekommen, die IKEA ganz toll fanden und es unbedingt haben wollten. Aber um in einen Stadtteil reinzufinden, ist das eigentlich die allerbeste Methode. Und nochmal auf die Frage jetzt zurückzukommen, wie war die eigentlich? Wie ihr in den Stadtteil reingekommen seid, wie ihr euch den Stadtteil erobert habt. Ja, genau so. Genau so. Ja, dadurch, dass wir was gemacht haben im Stadtteil und uns verbündet haben mit Menschen, die ebenfalls etwas bewirken wollten. Ne? Okay, wunderbar. Gehen wir mal ein Stück weiter mit einer Musik, die auch aus diesem Stadtteil kommt. Und zwar kurz zum Hintergrund, das nächste Stück, was ich einspielen werde, das ist von Brasileiro Favelado und Teo Hidai. Till ist ein Junge aus Altona. Der hat 2006 Zivildienst, was es ja damals noch gab, gemacht in Brasilien, in São Paulo, in einer Favela und hat dort Brasileiro Favelado kennengelernt, der dort auch gelebt hat und gearbeitet hat. Und jetzt ist er hierher gekommen, seit einem Jahr arbeitet er, macht er hier ein praktisches Jahr, FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Und die beiden haben sich zusammengetan, die haben sich in der Musik getroffen und haben jetzt in diesem Jahr vor ein paar Monaten ihre erste CD herausgebracht. Und das ist in Deutsch und in Portugiesisch. Vocês estão ligados que a vida é sempre difícil, né, irmão? Pode crer, mano. A chuva embaça nossa visão e até atrapalha. Mas você é forte, né, irmão? Ich steh im Regen und kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich steh im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. Tenho várias perguntas que não se querem calar. Se eu tenho algum problema, como eu posso continuar? Se eu abaixo a cabeça, aí já é o problema. Você tem uma estratégia pra sair dessa encrenca? Estou tentando chegar aonde eu posso estar. Mas os problemas são fortes, não posso pensar. Tem muita chuva, não sei se eu posso continuar. O jeito melhor é esperar esse tempo passar. Então eu vou sentar, eu vou pensar na minha vida. Que tipo de caminho pode ser a saída? Então assim, eu vou pensar em mim. Aonde posso ficar, aonde eu posso ir? Ich stehe im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. Ich stehe im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. Me sinto ninguém na terra de alguém. Você vale o que tem, sentimento não tem. Então tudo bem, me mostra o que tem. Inimigo não vem, porque não tô sem. Tempo ruim vai e vem, disso já sei. Questões tenho sem, resposta não tem. Rezou, amém, ajudou, ok. Vai pro próximo round, guerreiro e quem? Ich stehe im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Ich wäre gerne neu geboren. Ich steh im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. Ich steh im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. É claro, todo mundo tem problema. Cansado, cansado, a vida inteira. Chuva, chuva, sempre na minha frente. Cuidado, cuidado, na rua só enchente. Ninguém aparece pra me dar uma ajuda. Alguém com guarda-chuva para parar essa chuva. Agora já sei, eu vou tomar coragem. Eu vou enfrentar o problema como tive selvagem. Você vai vencer, você vai crescer. Você vai lutar, você vai tentar. Você vai desistir, você vai chorar. Você vai dormir, então vamos lá, meu irmão. Agora tudo bem, tá tudo claro. Parece que os problemas foram embora, eu acho. Todo mundo sabe que problema vai e vem. Por favor, meu Deus, me ajude, amém. Ich stehe im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. Ich stehe im Regen, ich kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. Ich hab sogar den Mut verloren. Und ich wäre gerne neu geboren. Refúgio de vida, mano. Diretamente de São Paulo, da periferia de São Paulo para Hamburgo, Alemanha. Ich stehe im Regen und kann nicht sehen. So kann es doch nicht weitergehen. É isso aí, você está na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente da Rádio Pública da cidade. Hoje temos o nosso programa especial mensal, que é o programa Rádio Elba, que é da comunidade aqui onde nós vivemos. E muito interessante que as músicas que nós tocamos desde o início são só de vizinhos nossos aqui no bairro de Altona, em Hamburgo. A primeira música foi do Mo Jonas, um grande músico, grande violonista brasileiro, que sempre iniciou nosso programa no último mês. Depois tocamos o Fogo no Samba, que é um grupo de alemães que tem um estúdio aqui perto da nossa casa do Quilombo Brasil, que é o De Ti Leve. Fogo no Samba foi a música especial que vocês escutaram, mistura de Olodum com chucrute alemão. E depois tocamos também a música do nosso querido favelado, brasileiro favelado, junto com Tio Redi, um grupo de uma parceria de um brasileiro e um alemão cantando rap aqui na região. E o papo que está rolando hoje aqui é de um casal que veio morar na nossa região há 6 anos atrás, o Thomas e a Pamela, e que realmente estavam felizes de terem vindo aqui para esse bairro maravilhoso, esse bairro de mistura de tudo, e ficaram logo surpresos e chocados com a construção de uma cadeia de venda, um supermercado de venda de móveis chamado IKEA, que vem da Holanda, que geralmente é fora da cidade, mas que agora eles inventaram uma forma, é a primeira vez que tem na Alemanha, dentro da cidade, a IKEA City, que é a IKEA dentro da cidade. Foi uma forma que eles encontraram de construir esse grande supermercado bem na boca de onde eles vivem. E é isso que está sendo o tema do nosso programa. Como alguém que vem buscar tranquilidade encontra uma grande construção na porta de sua casa. Ja, das war eine kurze Übersetzung von dem portugiesischen brasilianischen Moderator Marcos Romão, der auch dieses Projekt auf den Weg gebracht hat, also gemeinsam mit mir, Radio Elbwelle. Pamela, Thomas, wie geht's weiter? Wo möchtet ihr gerne jetzt weiter berichten? Ja, ich wollte gerne mal auf die City-Filiale zurückkommen. Als mehr oder weniger bekannt war auch, dass IKEA kommt, war ja von Anfang an eigentlich davon die Rede, dass eine kleine City-Filiale dort entstehen wird. Ich wollte gerne, dass Thomas noch mal genauer darüber was erzählt. Kannst du das machen? Naja, wir halten das deshalb für so wichtig, weil wir heute, wenn wir auf der Straße Menschen ansprechen darauf oder einen Informationsstand haben, werden wir immer noch auf diese City-Filiale angesprochen. Und zwar im Zusammenhang mit dieser riesigen Baustelle, die ist ja unfassbar groß. Und dann fragen die Menschen, warum denn so eine große Baustelle, wenn doch nur ein kleines City-Kaufhaus entstehen sollte. Und wir sind einfach der Ansicht, dass das von Anfang an beabsichtigt war, um den Widerstand nicht zu groß werden zu lassen. Und diese Legende vom City-Kaufhaus für IKEA ist einfach nicht ausrottbar und wird heute noch für möglich gehalten. Und deshalb halten wir eben es wiederum für wichtig, dass das mal erwähnt wird, dass die Geschichte von Anfang an falsch erzählt wurde, um es den Menschen schmackhaft zu machen. Können wir schon sagen, dass die Leute getäuscht sind? Das könnten wir sagen. Das stand damals im Handelsblatt. Der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Czesny hat das dem Handelsblatt so erzählt. Und seitdem war das eine unausrottbare Legende. Ne? Ja, es gibt im Moment in verschiedenen Ländern in der Welt diese gleichen Probleme, wo Viertel, wo viele Leute zusammenleben, wo eigentlich sind die Menschen mit Geld, Menschen ohne Geld, verschiedene Leute leben zusammen und diese Orte werden verändert. Ja. Und ich glaube, das IKEA ist ein Beispiel, oder diese Viertel mit IKEA ist ein Beispiel von Veränderung. Und wir haben vor den Sendung gesprochen über Gentrifizierung. Was eigentlich ist das? Was ist denn das? Was für ein Wort ist das, die ein paar Leute haben gesagt? Was ist denn das? Was passiert? Ja, das ist allerdings nicht ganz leicht zu erklären. Erstmal ist es ein englisches Wort. Es kommt aus der englischen Wissenschaft, über soziologischen Wissenschaft, heißt eigentlich Gentrification. Die englischen Soziologen, Wissenschaftler haben das so erfunden und wollen damit bezeichnen, tiefgreifende Veränderungsprozesse in städtischen Quartieren. Und so ist es tatsächlich in Altona jetzt. IKEA stellt ein Leuchtturmprojekt dar, mit dem diese Gentrifizierung oder der Gentrifizierungsprozess kräftig vorangebracht werden soll. Und das ist von Anfang an auch beabsichtigt gewesen. Wie funktioniert das ganz genau? Ich versuche das zu kapieren, wie funktioniert das? Sagen wir, ich bin ein Kind, die wohnt da in der Nähe vom Fischmarkt. Es gibt einen tollen Platz da neben mir, aber ein bisschen schmutzig. Und dann man kommt, macht diesen Platz ganz schön, ganz neu und der Mieter, meine Vater, wird teuer. Ja. Und dann meine Vater muss gehen. Das funktioniert so ungefähr. Da hast du recht, so funktioniert es. Es wird also in Gang gesetzt. Es gibt ein Sanierungsgebiet, die Große Bergstraße, wo IKEA seine Niederlassung jetzt finden soll, ist mitten in einem Sanierungsgebiet. Das Sanierungsgebiet ist aber schon vor IKEA beschlossen worden. Und das wurde deswegen beschlossen, weil die Stadtplaner herausgefunden hatten, dass in diesem Bereich sehr viele Menschen mit geringer Kaufkraft wohnten, beziehungsweise jetzt immer noch wohnen. Und das sollte sich ändern. Und dann hat man eben ein Sanierungsgebiet beschlossen mit genau der Absicht, dass die Wohnbevölkerung umgetauscht werden soll gegen eine Bevölkerung mit einer höheren Kaufkraft. Und das Ganze, die ganze Große Bergstraße sollte aufgewertet werden zu einem überregionalen zu einer Einkaufsmeile für überregionale Bedürfnisse oder Bedarfe, wie man das nennt. Ja, und dann, wenn ich das gut verstehe, die IKEA, die war ganz draußen, jetzt ist in die City und die Leute von draußen kommen zu kaufen da. So. Ein umgekehrter Weg. Ja, ja, aber die Leute, die jetzt zu IKEA kommen demnächst, sind natürlich nicht die Leute, die bisher da gelebt haben. Im Moment ist dieser Prozess erst angestoßen, er ist noch keineswegs vollendet. Ne? Ja, und Pamela, was? Das wollte ich nicht unterbrechen, sondern bevor wir dann darauf kommen, wie es den Menschen geht mit dieser Umstrukturierung dort, was da voll im Gange ist, wollte ich noch ganz kurz bitten, ob das noch eben reinpasst. Das ist auch für eine Freundin aus dem Wendland, die hat nämlich nach dem Bau Bescheid gefragt, wie es mit IKEA aussieht, ob Thomas da noch einen Satz zu sagen kann, weil die das vielleicht auch gerade jetzt am Radio verfolgt. Und magst du das mal sagen? Ja, also es wird immer wieder gefragt, ob IKEA schon eine Baugenehmigung erhalten habe. Und die Antwort ist nein. Die Antwort, das könnte man sagen, ist eine gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist, IKEA hat einen Bauvorbescheid bekommen. Und dieser Bauvorbescheid ist jetzt, glaube ich, ein Jahr alt. Und der ist aber vorher schon derart mit der Behörde abgesprochen worden, dass alle wichtigen Dinge bereits drinstehen. Und die tatsächliche Baugenehmigung ist nur noch eine Formsache. Und IKEA wird auf jeden Fall rechtlich sind alle Weichen gestellt für, dass IKEA gebaut wird, auch wenn sie immer noch keinen Bauantrag gestellt haben und noch keine Baugenehmigung erhalten haben. Ja, und drum? Ja. Was haben wir jetzt von Musik ein bisschen zu, wir müssen ein bisschen nachdenken. Ja, ich habe wieder Musik aus dem Stadtteil. Und zwar ist es eine Rosa Morena. Es hört sich sehr brasilianisch an. Diese Frau kommt aus Russland. Sie kommt aus Russland, wohnt in diesem Stadtteil. Das ist, ich spiele jetzt auch ein, zwei Lieder ein von ihrer ersten CD. Und ich habe mit Rosa zusammen gemeinsam an der Uni Crashkurses gemacht in Portugiesisch. Und wir kennen uns schon seit 2002 und haben uns jetzt wieder gesehen, wieder getroffen. Ja, und sie hat sogar in Brasilien eine Zeit lang gearbeitet, gelebt und ist jetzt zurückgekommen, hat geheiratet oder lebt mit ihrem Lebenspartner, hat jetzt ihr zweites Kind bekommen. Perfekt, sie spricht perfekt Russisch. Perfekt Deutsch und perfekt Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, und hat sich so verliebt in die brasilianische Musik, dass, ja, hört mal rein, was da passiert. Das Stück heißt Te Amo Maria. Я встретила тебя поздней осенью, без куртки, без шарфа ты по улице плыла. Я спросила, не холодно ли тебе в босоножках, подожди мой в воде. И заискрился взгляд глаз из бархата. Ты засмеялась и мне сказала, что тебе всегда жарко, что frio vi minha deusa, de saia curta e sem casaco, sem cachecol. Perguntei por que ela andava assim, nessa chuva fria, no escuridão sem fim. Ela olhou pra mim com olhos de veludo e respondeu assim que estava sempre com calor. Deixou, e cada vez sonhei com olhos de veludo. É isso aí, Kátia, na Rádio Mamaterra. Kátia cantando em português, uma russa que vive aqui no meu bairro e que canta em português uma música muito bonita. Rádio Mamaterra, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Hoje com um programa especial Rádio Elba, com a comunidade do bairro em que vivemos. Ja, hier ist Radio Elbwelle heute mit seinem mit der letzten Sendung aus diesem Pilotprojekt, diesem Bürgerradio aus Altona Altstadt. Zu Gast im Studio sind Pamela und Thomas. Sie leben seit 6 Jahren hier und haben sich in diesen Stadtteil eingebracht. Und wie lebt es sich hier in diesem Stadtteil? Wir haben das Thema zum Beispiel unter anderem die Veränderung des Stadtteils, Gentrification haben wir hier schon angesprochen. Wie hat sich dieser Stadtteil bis jetzt verändert? Und Pamela, eine Frage, du bist mal wirklich durch den Stadtteil gegangen und hast auch Leute interviewt und gefragt, wie fühlen sich diese Menschen, seit sie dieses Gefühl haben, diese riesige Baulücke, Bauvorhaben von IKEA ist jetzt definitiv, dieses riesige Loch existiert, jeder geht dort vorbei, muss zwangsläufig da vorbeigehen, weil dort auch eingekauft wird. Ja, wie sind deine Eindrücke? Kannst du ein bisschen darüber berichten? Ja, gerne. Ich bin seit circa einem halben Jahr auf der Neuen- oder Großenbergstraße oder im Sanierungsgebiet unterwegs. Und das betrifft zum Beispiel auch die 50-Jahre-Häuser, die nördlich der Großen Bergstraße und südlich der Schomburgstraße im Sanierungsgebiet liegen. Da bin ich also auch sehr viel unterwegs und habe mir dazu auch so einiges aufgeschrieben. Ich habe viele Menschen dazu befragt. Ich wollte mir halt auch ein Stimmungsbild machen. Ich bin für die Altona-Plattform gegen Verdrängung unterwegs und habe halt festgestellt, dass sich da viel bewegt. Also, dass die Menschen natürlich jetzt sehen und merken, also anhand der Mieterhöhung sowieso, dass sich dort stark natürlich jetzt was verändert und dass das alles irgendwie auch gefährdet ist. Ich habe aber auch den Eindruck gewonnen, dass die Menschen dort auch kämpfen wollen, also für ihre Wohnung, für ihre für ihr soziales Umfeld. Bleiberecht. Wie? Für ihr Bleiberecht. Ja, für ihr Bleiberecht zum Beispiel. Ich lese Verzweiflung und Wut sind mir da entgegengekommen oder resigniertes Kopfschütteln. Das schien mir aber doch am häufigsten, dass ein Gefühl, dass sich nicht kleinkriegen lassen wollen. Also so. Und sich eben auch notfalls mit Goliath anzulegen, also zumindest erst zu versuchen, etwas zu tun. Was aber auch deutlich wurde, ist, dass viele gar nicht wissen, wie das geht. Also es wissen viele auch nicht, dass es zum Beispiel die ÖRA gibt, die öffentliche Rechtsauskunft, wo man hingehen kann, wenn man eben eine Mieterhöhung bekommen hat, dass man das dort eben auch besprechen kann oder dass man sich solidarisieren kann. Solche Dinge eben, das ist vielen nicht bekannt. Das wollte ich einfach auch nochmal sagen. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz von einem jungen Mann erzählen, den ich dort auf der Straße dann eben auch traf und ihn gefragt habe, ob er dort gerne wohnt in Altona. Ja, sagte er mir, sehr gerne. Er suchte allerdings schon länger eine Wohnung jetzt, weil er sich mit seiner Freundin nicht mehr versteht. Also er muss halt ausziehen. Er wäre Musiker und Künstler. Die Möglichkeit aber hier wohnen zu bleiben, hätte er sich in der Zwischenzeit abgeschminkt. Es ist alles zu teuer. Er sah mich ganz verzweifelt dabei an und sagte dann also wörtlich, er möchte hier im Leben, hier in Altona bleiben. Also das fand ich so, das ging mir irgendwie so unter die Haut, ne? Er wollte hier im Leben, im Altona bleiben, aber es ist so gut wie unmöglich, ne? Das ist so ein Teil. Also und solche Dinge sind mir da eben oft eben auch begegnet und haben mich auch betroffen gemacht. Auch. Ja, dass wir reden über Bleiberecht. Bleiberecht, das ist sehr interessantes Konzept. Ne? Und dass viele Leute reden über Bleiberecht für Ausländer oder so. Aber Bleiberecht für die Rentner, Bleiberecht für die Leute, die sind die Hartz-IV-Empfänger, beim Rest von Facelle, ne, die leben in unserem Viertel. Wie meinen Sie, Herr Thomas, was kann man machen, sich zu organisieren? Was ist der Lösung? Weil IKEA oder andere Maßnahmen sind schon Wasser unter dem Bruch. Ja, die Lösung ist, seit 2009 gibt es in der Stadt eine Kampagne, die heißt Recht auf Stadt. Recht auf Stadt hat mit Ende 2009 mitten im Schneetreiben war eine Parade und seitdem ist dieses Thema in der Stadt virulent, sage ich mal, und alle Initiativen, die sich mit der Veränderung in der Stadt beschäftigen und den Menschen versuchen, eine Stimme zu geben, die davon betroffen sind, haben sich letztendlich unter diesem Motto Recht auf Stadt vernetzt. Und das wäre die Antwort, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Sich organisieren, Widerstand leisten unter der Voraussetzung, dass wirklich jeder in der Stadt wohnen können müssen, darf, wo er möchte, beziehungsweise wenn er umziehen möchte, zieht er um, das ist kein Problem. Aber er darf nicht zwangsweise vertrieben werden, weil er plötzlich die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und wir von Altonaer Plattform gegen Verdrängung, wir sind ganz klar der Meinung, dass die Menschen, die jetzt im Sanierungsgebiet leben, für die muss die Stadt modernisiert werden und nicht für Menschen, die dann erst zuziehen, wenn die Menschen, die jetzt hier leben, verdrängt worden sind. Und dann können wir verstehen, Gentrifizierung auch als Synonym von Vertreibung. Ja. So ist es. Kann man auch das kapieren. Das Wort Vertreibung ist in Deutschland natürlich ein schweres Wort, weil die, das ganze Flüchtlingselend natürlich dadurch wachgerufen wird. Aber letzten Endes ist es nichts anderes als eine Vertreibung. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Wie habt ihr angefangen, die Menschen im Stadtteil zu erreichen, zu aktivieren? War das für euch anfänglich eine schwierige Sache oder hattet ihr da einen guten Zugang, hattet ihr gute Ideen? Wie gebt ihr eure Informationen weiter für Treffen? Wie kann man sich informieren oder unsere Zuhörer informieren darüber? Also in dem Moment, wenn ich gehe einfach los und je nachdem, wie es die Situation ergibt, spreche ich halt Menschen an. Eine junge Mutter, die zum Beispiel da steht und sich gerade ein Eis holt für ihr Kind oder so. Und das passt dann irgendwie. Ja, so, dann spreche ich mit ihr, spreche sie halt an, wie es ihr geht hier im Stadtteil. Und dann, also die sind sehr offen, was ich bisher eben auch mitbekommen habe. Ich habe immer nette Leute, die sich sogar gerne darüber unterhalten, wie es in ihrem Stadtteil geht und was sie für Sorgen haben. Und das ist etwas, was wir machen. Jetzt möchtest du gerne noch was sagen. Ich würde jetzt sagen, es ist bestimmt der richtige Zeitpunkt, um Ort und Termine zu nennen. Genau. Ich glaube, so habe ich die Frage eben verstanden. Ja, sag du. Naja, also der Ort ist Treffpunkt Altona, Plattform trifft sich ja in der, macht ja die Stadtteileversammlung. Also ich muss noch mal wieder von vorne anfangen. Jetzt sind wir dran mit der Stadtteileversammlung. Und das ich wollte nur noch ganz kurz sagen, in dem Moment natürlich, wenn ich das Gespräch anfange, wir sprechen, dann kommt natürlich auch die Frage auf, was kann ich tun? Und dann ist das ganz klar, dass wir dann eben auch anbieten können, also sich zu solidarisieren und eben auch unser Treffen, das ist alle 4 Wochen, jeden Donnerstag, ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Treffpunkt Altona. Das ist in der Großen Bergstraße, Nummer 189, und das ist direkt gegenüber von Netto. Ah, genau. So, und da treffen wir uns, wie gesagt. Da, wo auch der EC-Automat ist. Genau. Ja, haben wir doch mal einen Anhaltspunkt. Genau. Ja, ich würde gerne wieder ein bisschen Musik jetzt einspielen. Und zwar kommen wir zu der Gruppe Hafennacht e.V., die Initiatorin dieser Musikgruppe ist Uschi Wittig. Uschi Wittig ist eine persönliche Freundin von Markus und von mir. Wir kennen sie, sie war ehemals unsere Chefin im offenen Kanal. Sie hat die Radioredaktion unter sich. Ja, und als dann der offene Kanal auf einmal nicht mehr existierte, sind wir unsere eigenen Wege gegangen. Und Uschi ist diesen Weg gegangen. Und hört mal rein. Hafennacht e.V. mit Amsterdam. Uschi Wildweg. Heute Nacht, Amsterdam, wird ein Traum angespült oder glaubt, er erfüllt sich bei dir, Amsterdam. Heute Nacht, Amsterdam, hängt die Hoffnung an dir, wie die Fahne am Mast an dem windstillen Pier. Heute Nacht, Amsterdam, wenn das Saufen so schmeckt, fällt ein Junge nach vorn auf sein Hirn und verreckt. Ziemlich schwül ist die Nacht, heute Nacht, Amsterdam. Ohne dass er es will, wird ein Seemann gemacht. Heute Nacht, Amsterdam, haben Seeleute schon sehr viel Fischfett am Hemd nach der dritten Portion. Und wenn ein Gebiss einen Halbo zerreißt, denkt der Junge daran, dass ein Mädchen ihn beißt. Alles frisst dir im Zahn, alles riecht dir nach Fisch und ein doppelter Korn sickert über den Tisch. Und sie gehen ziemlich laut, nichts wie raus in die Nacht. Viel zu eng wird die Haut, eine Hose naht kracht. Heute Nacht, Amsterdam, kommt das Fieber, das treibt. So ein Tanz, der sich reibt, ist das nächste Programm. Das Akkordeon jault, das Parkett ist zu klein. Jeder denkt, die wird mein, die vom Einsamsein mault. Alles greift sich und fühlt, alles dreht sich und lacht, wenn der Mann, der das Spiel eine Trinkpause macht. Und dann führt man den Schatz, dieses üppige Stück, zu den Schnäpsen zurück und macht weiter am Platz. Heute Nacht, Amsterdam, macht der Schnaps alle toll und sie saufen sich voll. Auf dein Wohl, Amsterdam, und auf dich Reeperbahn, auf den Puff in Marseille und den Zuff in Calais und den heutigen Zahn auf die Frau der Welt. Dies gibt, die man haben kann, und ein sehr feiner Mann zahlt ja auch dafür Geld. Und der Traum, weil er weiß, was kommen wird. Das, was immer schon kam, und das wird ganz gewiss nur ein Riesenbeschiss. Heute Nacht, Amsterdam, heute Nacht, Amsterdam, heute Nacht, Amsterdam. Rádio Elba, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Hoje a Rádio Elba, a rádio dos nossos vizinhos aqui de Hamburgo, no nosso bairro de Altona, está presente. Ja, hier ist Radio Elbwelle. Zu Gast im Studio sind Pamela und Thomas. Und wir haben gerade gesprochen über die Entwicklung unseres Viertels Altona Altstadt. Und welche Aktionen, welche Aktivitäten so laufen, was die Bürger bewegt. Pamela hat zum Beispiel Interviews gemacht, was passiert hier in diesem Stadtteil, welche Informationen könnte es geben, wo kann man sie bekommen. Und Pamela, erzähl mal weiter, über welche Initiative du arbeitest oder ihr beide arbeitet. Ja, das ist die Altona-Plattform gegen Verdrängung. Und da wollte Thomas noch mal schnell sagen, wann da doch das nächste Treffen ist. Ja, bevor das jetzt vergessen wird. Also auf jeden Fall treffen wir uns am 5.1. zu einer erweiterten Treffen. Das ist dann eine Stadtteilversammlung. Und da plakatieren wir auch noch mal in den Hauseingängen, sodass es nicht übersehen werden kann. Aber die werden oft nach einigen Tagen wieder abgerissen. Und deshalb sagen wir es hier gerne mal über den Äther am 5.1. um 19 Uhr. Und noch. Wo wird das stattfinden? Das wird dann wieder stattfinden in unserem üblichen Treffpunkt, nämlich im Treffpunkt Altona gegenüber von Netto in der Großen Bergstraße. Ja, und dann lieber Narban vom Altona Sud. Hello, hello, wer würde gerne bleiben bei unserer Vierte? Kommt in diese Treffen am 15. Januar. Hm? Ja. Ja, genau, wir übernehmen die Plakatierung im südlichen Bereich. Oh, gut, gut. Ne? Da freuen wir uns. Danke. Lass unseren Parkplatz bei uns. Wunderbar. Und was für eine tolle Musik, es gibt heute noch mehr. Ja, ich bleibe jetzt ein bisschen bei Uschi Wittig stehen. Uschi Wittig. Und ich spiele, das ist von ihrer Lied, was ich jetzt einspiele, ist das von ihrer zweiten CD. Die erste hieß Lieder vom Wasser, Lieder vom Meer. Und ihre zweite CD heißt Meerlieder. Und das erste Stück, was wir gehört haben, war hieß Amsterdam, ganz bekannt von diesem Jacques Brel, das französische Lied von Jacques Brel. Und jetzt kommt mit einem Bein in, mal gucken. Hopsala. Ja. Sie steht nirgendwo drin. Mach mal weiter, Romaum, bitte. Ja, und ich nutze die Gelegenheit, diese Musik, die kommt jetzt, zu widmen zu meinen Freunden, die ist da bei der Weihnachtsmarke von Altona, da in Ottenseestraße. Genau. Pedro, der Portugiese, die hat alle sehr billige für alle Leute, die würden gerne kaufen. Alle unter 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Nix so. Da. Unsere Freunde Pedro de Horte Ima, da direkt auf der Straße de Radio Elba heute und de Radio Mama Terra Ima. Hello Pedro, boa noite para você, boa noite aí para tudo quanto é português, brasileiro, chinês, alemão que está aí presente fazendo as compras e tomando seu vinhozinho de Natal. Frohe Weihnachten, Merry Crisis. Merry Crisis, okay. Mit einem Bein. Noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Auf deinem Weg nach draußen lauf ich dir noch hinterher. In Hamburg ist es jeden Tag dasselbe. Hör ich Schiffe brüllen, muss ich an die Elbe. Halb zieht es mich, halb sinke ich dorthin. Jedes Ende ist ein Anfang und ein neuer Beginn. Man sieht sich, vielleicht kommst du zurück. Ich wink dir zu und ich wünsch dir viel Glück. Dann bist du weg und ich steh noch am Kai. Und mein Kopf wird wieder frei. Mit einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Auf deinem Weg nach draußen lauf ich dir noch hinterher. Verlier dich aus meinem Blick, schon gleich bei Teufelsbrück. Und du bist raus hier und ich bleib hier. Erst hubst du rum, lockst mich an die Waderkante und deine Wellen schwappen zärtlich vor mir in den Sand. Dann drehst du dich nicht mal mehr nach mir um, wenn ich dich frag, wo du hin willst. Verlier dich schon aus meinem Blick, schon gleich bei Teufelsbrück. Und du bist raus hier, ist wieder alles neu hier. Ich will gar nicht mitgehen. Bleib lieber hier am Strand stehen, wenn der Wind weht und ein Schiff geht, bleib's dabei, ich sag goodbye. Dich gehen zu lassen ist dann doch nicht so schwer, denn meine Sehnsucht fährt ja mit dir aufs Meer und ich bin frei, jeden Tag neu, immer wieder frei, jeden Tag neu, immer wieder frei. Mit einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Auf deinem Weg nach draußen lauf ich dir noch hinterher. Erst hubst du rum, lockst mich an die Waderkant und deine Wellen schwappen zärtlich vor mir in den Sand. Dann drehst du dich nicht mal mehr nach mir um, wenn ich dich frag, wo du hin bist, links oder rechts rum. einem Bein noch in der Elbe, mit dem anderen schon im Meer. Auf deinem Weg nach draußen lauf ich dir noch hinterher. Com uma perna no Elba. O Tivitche, a maravilha, que trabalhou conosco no Canal Aberto, no Offene Canal aqui de Hamburgo, no tempo que a Mama Terra estava começando. Estamos agora já fazendo quase 12 anos de idade e a maior felicidade aqui na boca do Natal, estarmos tocando música só de amigos em volta da gente, em português, em alemão, alemão cantando português, português cantando alemão. Uma maravilha, minha gente. Nós estamos encerrando o nosso programa. Pamela e Thomas, que estavam aqui, que são meus vizinhos, maravilhosos, agitam paca, contaram para mim o que é essa tal da gentrification, aquela coisa daquele bairro bonito, parece até Santa Teresa, onde eu morava, em que a gente agitou a beça, o bairro ficou lindo, aí todo mundo passou a ir morar lá e os pobres já não podem mais morar porque o aluguel aumenta. É assim que funciona o gentrification. Aprendam isso, porque está rolando isso no mundo inteiro e tem o pessoal contra, lutando pelo direito de vivermos nas cidades em que nascemos, nos bairros em que nascemos. É essa mensagem de Natal que Marcos Romão passa para todos no mundo. O direito do cidadão viver aonde ele quiser e não ser expulso pela rapaziada que tem grana. Um bom Natal para todo mundo. Ja, hier ist Radio Elbwelle. Heute zu Gast im Studio Pamela und Thomas. Ja, schnell ist die Zeit vorbeigegangen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier wart. Das Thema ist hochinteressant. Es wird weiterhin hochinteressant sein. Ihr lebt in dem Stadtteil, wir leben in dem Stadtteil. Wir möchten gerne weiterhin dort leben wollen. Wir wollen nicht rausgeschmissen werden. Wir möchten so lange wie möglich da leben und nicht sagen müssen, wir geben hier auf, die Miete ist uns zu teuer oder beziehungsweise andere Gründe. Mhm. Die Saga wird verkauft, es wird jemand anders dahingestellt oder wie auch immer, was passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so etwas wie Willkür, was in diesem Stadtteil passiert. Da werden Programme gemacht für eine familienfreundliche Stadt. Es wird experimentiert, es werden Projekte geplant, Ideen gemacht und am Ende, ja, sagt man sich, ey, aber familienfreundlich ist was anderes. Ja, ich denke, wir werden noch oft zu uns zusammensetzen, zusammentreffen. Und ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle bei euch bedanken. Und tja, Pamela und Thomas, das letzte Wort an euch. Pamela. Also ich möchte mich bei euch bedanken, dass wir hier dabei sein durften. Das hat mir sehr gut gefallen und ich mag euch sehr gern. Das ist ihr macht das ganz toll, das ist sehr schön. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank. Romão, noch ein Wort? Vielen Dank für alle, vielen Dank für unsere ganze Nachbarschaft von Altona Süd. Ich habe euch liebe und ich weiß, dass ihr morgen mich auch gerne. Radio Mama, hier der Moderator in portugiesischer Sprache, aber bei Radio Elba, ich rede ein bisschen mehr auf deutsche Sprache. Ja, und frohe Weihnachten für alle. Ja, wünsche ich natürlich auch. Und ich wünsche mir, wenn ich mir was wünschen könnte, wünsche ich mir, dass die Radio Elbwelle, unser Stadtteilradio weiterhin unterstützt wird, finanziell und auch also persönlich von Menschen aus dem Stadtteil, dass wir rüberbringen können, Leute, ihr habt was zu sagen, ihr seid Persönlichkeiten, ihr habt die Möglichkeiten, dazu etwas, nicht euer Herz auszuschütten, aber eure zu kommunizieren, auszudrücken, wie es euch geht und was wir verändern können. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und halten wir zusammen. Halten wir zusammen. Ja. Wie Kreis, der matschig geworden ist, ne? Genau. Vamos tudo junto. Todo mundo junto. Vamos. Avante, compañeros. Solidarität ist eine Waffe. Thank you. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 21. Dezember. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio hört ihr ab 20 Uhr. Musik, Stadt und Menschen präsentiert Oben auf dem Dach ab 21 Uhr. Sequence Soul wirft wie jeden Mittwoch um 22 Uhr einen intensiven Blick auf die internationale elektronische Musik mit Herz. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 22. Dezember. Bis 6 Uhr wiederholen wir die besten Sendungen vom vergangenen Dienstag. Bei Tide Stahlhart kocht ab 3 Uhr der Wetterfrosch AC vom Alsterradio. Um 4 Uhr beginnt Jazz Maniac, Literatur und Jazz aus Hamburg. Die Blues Corner präsentiert ab 5 Uhr Musik und Informationen aus Hamburg, dem Hamburger Umland und dem Rest der Welt. Tide 96.0. Immer anders.